Kali! Bist du 18 gewesen? Der Outcast ist nämlich 18. Episode 18, grüezi sie wohl miteinander. Heute geht es um Facebook, heute geht es um den Mark Zuckerberg. Ist ein Süßer. Also sein Name sagt es ja schon. Und Social Network von David Fincher. Genau, Hauptthema von heute. Und natürlich gibt es auch noch schöne, kleine, gefressige Fischli im Piranha 3D. Ja, also doppelt gemoppelt Folge heute, doppelt gemöpselt, wenn man Piranha 3D anschaut. Es geht los mit DVDs Lost Junction. Das ist ein kleiner, muss man sagen, Film noir eigentlich. Ja, so Anfängerfilm noir. Und zwar mit Neve Campbell, der irgendwo in einem Häuschen wohnt. Ja, und sie lernt einen kennen, der durchs Dorf fährt. Billy Burke. Ja, und nimmt ein bisschen bei sich auf. Würden wir alle machen. Sie hat aber ein Geheimnis. Ein düsteres Geheimnis. Ein düsteres Geheimnis im Kofferraum vom Auto. Ja, was ist jetzt das gewesen? Eben, wie gesagt, das ist ein bisschen Film noir gemischt mit Langeweile. Aber die ersten vier Käse. Minuten oder so sind super gewesen. Ich habe gedacht, das wird ein guter Film. Hast du noch Hoffnung gehabt? Also der Anfang. Doch. Da, wo einfach er rumfährt. So ein bisschen mit Manipulation und nein, sobald sie sich treffen und so ein bisschen die erste, geht, ja. Da hast du gedacht, das wird etwas. Ja, und dann aber er wird recht schnell vorhersehbar. Also er deckt sehr früh seine Karten alle auf. Und er wechselt dann irgendwie die ganze Stimmung und hat so komischen Humor drin irgendwie zum Teil. Und ich weiß nicht, ob das überhaupt gedacht so gewesen ist. Und der Jake Busey ist auch noch drin. Ja, was... Genau, als Paraplegiker. Genau. Und, wieso genau? Und die Background-Story mit von der Klippe stoßen, also... Ja, das habe ich gesehen. Ist das irgendetwas, wieso? Ich weiß auch nicht, wahrscheinlich auch einfach den Billy Burke ein bisschen Tiefe zu geben, weil er doch so ein armer Sieg ist und es wird er schon wieder verarscht. Aber du bist, glaube ich, noch gnädiger gewesen als ich mit dem Film. Ich bin noch, ja, gnädig gewesen, ja. Zwei Sterne hat es mir dann schon noch gelangen, das ja. Das ist gut, nein, das ist also ein typischer Einsterner. Joke. Mit CH ist eine Komödie mit dem Sam Rockwell, basierend auf einem Buch von Chuck Palahniuk, wo Fight Club geschrieben hat. Und es geht um einen Sexsüchtigen, wo ja sein Lebenshobby wohl klar ist. Und dann verliebt er sich dann in eine Ärztin und bei ihr bringt er einfach dann keinen mehr auf, weil er eben sie wirklich gern hat und nicht mit ihr kann schlafen. Dazu gibt es noch eine Nebenhandlung, in der die Ärztin behandelt seine Mutter und die vorenthaltet ihm seine wirkliche Herkunft. Versucht er eben dank der Ärztin durch seine Mutter dann, wo langsam immer mehr Sachen vergisst, versucht er dann einfach seine Herkunft zu erfahren. Das ist teils lustig, teils ein Seich, teils einfach langweilig. Gibt es 3 Sterne. Ja. Rockt es wenigstens gut. Weißt, Rockwell. Rockwell. Wenn der Rockwell kann auftreten, ist er super. Er hat wirklich ein paar ganz böse Sachen drin in den Film. Er ist echt so ein Provokationsfilm. Ein bisschen. Ich meine, irgendwann meint man dann, der Hauptcharakter sagt, der Nachkommen von Jesus und dass ein ausgerechneter Nachfahre von Jesus ein Sexsucht ist. Das ist schon recht böse, aber er ist auch auf eine gewisse Art dann auch witzig. Ja, kann man durchaus schauen, nicht zu viel erwarten, 3 Sterne. Ich habe noch gesehen, la oder le, je nach Grammatik, mépris, also die Verachtung auf Deutsch, oh. Von einem grossen Regisseur von der französischen Nouvelle Vague, und zwar Jean-Luc Godard. Das ist ein Film mit der Brigitte Bardot und zum Beispiel auch noch dabei ist der, wie heisst der, Fritz Lang. Spielt sich selber. Ja. Ja. Super. Da geht es um einen Drehbuchautor, der angehört wird, um das neue Werk von Fritz Lang, die Verfilmung von der Odyssee, umzuschreiben, damit es ein bisschen kommerzieller wird. Weil der Fritz Lang will so einen Kunstfilm machen und Jack Palance spielt der Produzent. Und der will, dass das umgeschrieben wird mit mehr Sex, mehr Gewalt. La femme. L'homme. L'Italie. Le cinéma. Avec Brigitte Bardot et Michel Piccoli. L'Alfa Romeo. Le music hall. La statue grecque. Le revolver. Le nouveau film traditionnel de Jean-Luc Godard. Jetzt Im Mittelpunkt steht dann aber die Beziehung von dem Drehbuchautor zu seiner Frau. Jack Palance interessiert sich auch ein bisschen für die, weil es so eine hübsche ist. Dreiecksgeschichte, hä? Genau. Und das ist super. Super. Also ich habe noch nie einen Godard gesehen. Und das sagt mir, das ist Pflichtprogramm für jeden Cineast. Und ich werde jetzt die alle schauen. John, bist du begeistert in dem Fall? Ich war so begeistert von dieser Bildsprache. Nein, das ist wunderschön inszeniert und das Ganze, ich habe gerne Filme über Filme, über das Filme machen, wo wirklich so ein bisschen... Eine Liebeserklärung sind. Genau. Und das ist super. Wunderschöne Locations in Italien. Und der Film ist in allen möglichen Sprachen, Italienisch, Französisch, Englisch. Und das ist ein richtiger europäischer Film. Jo. Aber man sieht, dass die Einflüsse auch heute noch im europäischen Arthouse-Kino ist da immer noch viel drin. Und also wenn du die... Er ist nicht mal lang. Nein. Also, nein. Ja, was heisst das? nein, 100... 10 oder so. Okay, ja, geht noch. Also ich wäre sehr froh, wenn du ja, mal den, schauen. Ja, dann gibst du mir den mal mit. Ja. Doch, dann gebe ich 6 Sterne. 6 Sterne, Max. 6 Sterne. Gut, dann gebe ich dir dafür einen anderen mit, wo zwar nicht ganz 6 Sterne bekommt, aber 5,5 und das ist Network. I want you to get up now. I want all of you to get up out of your chairs. I want you to get up right now and go to the window. Open it and stick your head out and yell, I'm as mad as hell and I'm not gonna take this anymore. Das ist eine Mediensatire aus den 70er Jahren mit dem Peter Finch, Faye Dunaway und dem Robert Duvall. Es geht um einen alten Fernsehmoderator, Nachrichtensprecher, der in 2 Wochen seinen letzten Arbeitstag hat, weil seine Quote von seiner Nachrichtenschuss langsam am Sinken und dann haben einfach die Senderboss sagen, du bist genug, weg vom Fenster, du bist jetzt nichts mehr wert. Dann geht er halt nochmal am Bildschirm und sagt dann eben, er sei jetzt wegen sinkender Quote wird er abgesetzt, sagt er von laufender Kamera und verkündet in 2 Wochen in meinem letzten Arbeitstag begehe ich Selbstmord. Und kaum hat er das ausgesprochen, gehen die Einschaltquoten rauf, alle schauen die Sendung und natürlich wollen die Senderbosse wollen ihn plötzlich drauf behalten. Er wird dann zu einem Prophet beschworen, weil er dann behauptet, Gott hätte mit ihm geschwätzt. Und einfach die Senderbosse, obwohl sie wissen, der ist völlig durchgeknallt, lassen ihn auf den Glotzen, lassen ihn erzählen, was er will, solange er einfach Quoten macht. Bis zu dem Zeitpunkt, wo er dann etwas gegen... Sender, der Senderboss selber sagt und dann müssen die halt handeln, oder? Ja. Das ist völlig überspitzt. Das könnte aber das könnte auch heute noch stattfinden. Das könnte wirklich heute noch stattfinden. Also es ist zeitlos und ich finde es ganz witzig, der Name von dem Fernsehsender, wo der Typ schafft, heisst UBS. Da kennen wir eine andere Firma noch, die so also ähnlich böse ist. Ist wirklich sehr gelungen. Super Schauspieler. Super. Also wirklich super. Also der, würde ich sagen, Pflichtprogramm. Also, Network sicher Pflichtprogramm auch. Wie den Film von vorher anscheinend. Yeah. Dann machen wir den Film durch. Hätte ich mal meinen. Ja. Sehr gut. Der erste Elefant. Der zweite. Der dritte. Der vierte. Der fünfte. Und die Zugabe. Man übersetzt das nicht ungestraft. Weniger Pflichtprogramm, aber trotzdem interessant, ist die Frau mit den 5 Elefanten. Haben wir 4 nicht gelungen. Ja. Nein, und die 5 Elefanten, das ist eine Metapher für die 5 dicken, wirklich dicken Schinken vom Herrn Dostojewski, wo die mittlerweile 90-jährige Frau übersetzt hat. Sie kommt aus der Ukraine und hat zu der Nazi-Zeit ist sie dann irgendwie hat sie Deutsch angefangen zu lernen mit einem Nazi zusammen dort und die haben sie gebraucht als Übersetzerin in der Ukraine und schlussendlich ist sie dann aber geflüchtet und hat dann eben angefangen die Bücher zu übersetzen ins Deutsche. Und das ist jetzt einfach ein Porträt von dieser Frau. Die Dramahandlung ist die, dass sie nachher das erste Mal seit, was ist es, 70 Jahren oder so, wieder in die Ukraine zurückkehrt, an die Ort, wo sie aufgewachsen ist und so. Und ist das nicht gewesen? das ist interessant. Und die Frau ist wirklich charismatisch und ist eine beeindruckende Geschichte. Und eben so die ganze Frage von der Schuld und so, weil sie dort mit den Deutschen, bei den Deutschen gewesen ist, wo dann im Gegenzug dort so Massaker veranstaltet haben in der Ukraine. Und aber andererseits, die Russen sind ja dann auch nicht besser gesehen. Die haben, wegen denen hat sie dann wieder weg und so weiter. Und natürlich über Literatur und Sprache hat es da viele schöne Sachen drin. Das Ganze ist halt einfach, also ich habe ihn jetzt auf DVD gesehen, aber jetzt im Kino hätte ich gesagt, muss man es nicht sehen, weil das ist jetzt wirklich visuell gar nicht interessant. Ja. Also das ist auf die Fernsehkamera. So ein SF-Doc-Film. Genau, SF-Doc-Film mit ein paar schwarz-weiß Fotos einblendet nur, also visuell überhaupt nicht interessant. Die Person ist interessant und darum gibt es 4 Sterne. Gut, super Sache. Ebenfalls 4 Sterne und da werden mich wahrscheinlich ein paar Coen-Fans dafür lynchen. Kommt ich wahrscheinlich dann auch. Du wahrscheinlich dann auch, hä? Aber er ist noch der Letzte. Der Letzte, den du hast. Der Letzte, den ich noch habe von den Coen Brothers. Den du noch nicht gesehen hast, hä? Ja. Gut, ich habe dir etwas voraus. Barton Fink. Aber verstehe mich nicht falsch. Danke dir viel. Barton Fink. Barton Fink. Goldene Palme hat er bekommen in Cannes. Dann letzte Woche schon Cannes gewinnen können. Es ist langsam hinterher, aber es ist nichts mehr mit Palmen. Gell, du hast Palme drauf. Es geht um den jungen Theaterregisseur und Autor Barton Fink, der ein Angebot von Hollywood bekommt. Er soll doch ein Filmdrehbuch schreiben über einen Wrestler. Einfach eine Wrestling-Geschichte soll er schreiben und er kommt irgendwie auch gar nicht voraus. Also er zögert dann auf Hollywood und er kommt überhaupt nicht voraus, hat keine Idee, wie er das überhaupt anfangen soll, der langweilige Stoff. Ja, dann trifft er auch noch seinen Mentor und dann erkennt er dann, dass der eigentlich auch nichts ist und eh das nur mal alles falsch ist in Hollywood. Und ja, ist eigentlich nicht so schön. Schön gemacht und so, von der Coen. Bildsprache natürlich Weltklasse, da müssen wir nicht diskutieren. Muss man die sowieso nicht darüber diskutieren. Nein. Bildsprache von der Coen. Dialog auch nicht. Dialog auch nicht, ja. Jetzt, er ist halt wieder so ein bisschen gemächlich, oder, der Film. Fast so ein bisschen Serious Man Touch. Das oh. Du wirst dem Film wahrscheinlich 5-6 Sterne geben. Dazu hast du den John Goodman, hast du auch noch dabei, in dem Film, wo aber leider auch ein bisschen mehr verwirrend ist. Also schlussendlich macht er ihn total verwirrend. Man hat immer das Gefühl, sie haben da ein bisschen bei den David Lynch Film abgeschaut. Also man kann wirklich meinen, dass sie irgendwie ein Vorbild genommen haben, Wild at Heart am letzten Mal besprochen haben. Auch mit der Palme. Genau, mit der Palme. Ja, ja, eben, sie haben mal geschaut, also, was hat damals Erfolg gehabt und haben dann ein bisschen kopiert dort. So kommt es mir zwischen den Kleinen. Hat aber dann auch eine super Schlussszene im Hotel, wo dann, ja, ganz heisse Szenen ist, sage ich jetzt mehr nicht dazu. Barton Fink kann man schauen, ich war nicht so begeistert gewesen, wie zum Beispiel von Fargo oder No Country for Old Men. Es ist so ein bisschen, gerade eh wieder in die lustige Sparte rein, hat aber auch durchaus auch ein bisschen düstere Elemente drin. Schauen, du sowieso und auch alle anderen, Blick ist wert. Du hast gerne Ninjas. Ich meine, das haben wir in letzter Zeit häufig diskutiert. Wir machen jetzt das nicht mehr, es ist jetzt langsam nicht mehr lustig, aber ich habe trotzdem noch einen Ninja-Film gesehen. Hast du? Ja. Yeah. Ich habe Butterfly Sword gesehen mit den Stars Michelle Yeoh, Donnie Yen und Tony Leung. Ich wollte jetzt schnell von der DVD-Hülle vorlesen. Copyright Splendid Film. Für viele ist Die Macht des Schwertes, so der deutsche Titel, einer der besten Fantasy-Filme, die je aus Hongkong kamen. Zahlreiche legendäre Szenen wie der Kampf im Bambuswald, die Auseinandersetzung mit den Schergen des Eunuchen und der fantastische Showdown sowie eine unglaubliche Kampfchoreografie machen das Werk von Regisseur Sing Chong Tong zu einem Meisterwerk. Das klingt für mich ein bisschen nach House of Flying Daggers, den ich sehr gerne habe. Ich meine, Bambuswald, das ist das, wenn du sagst Kampfszene im Bambuswald, kann ich sofort. Dann bist du dabei. Nein, habe ich House of Flying Daggers vor allem. 83 Minuten, also super für dich. ideal. Ist vielleicht fast schon ein bisschen an der oberen Grenze. Ja, so. Aber mit Kaffee geht's. Mit Kaffee haltst du das durch. Jetzt, der Film ist aber leider nichts. Der hat eine Story, die so verwirrend und gekürzt scheint. Ich weiß nicht, ob das eine europäische gekürzte Version war. Also Story hat es da überhaupt nicht. Und die Kämpfe sind so schnell geschnitten. Sind aber unterhaltsam. Darum die drei Sterne, wie du damals beim Ninja Assassin, hat gekämpft. Und zwar dann so richtig mit diesen Hongkong-Film-Geräuschen mit den Schwertern. So. Jedes Mal genau das gleiche. Genau, immer das gleiche Geräusch. Also, das ist herrlich. Also, von dem her sehenswert für die Action. Weil er nur 83 Minuten geht, kann man das auch gut machen. Ich habe mich nicht gelangweilt, aber ich bin auch nicht wirklich draus gekommen. Und das liegt nicht an mir, sondern es ist wirklich, wieso, wer gegen wer und so. Ist einfach so, ah, da rum und so. Okay. Fountain musst du schauen. Habe ich geschaut. Hast du geschaut? Habe ich geschaut, ja. Habe ich geschaut. Inka-Action, hä? Inka-Action und Space-Action. Space-Action und Melodrama. Die und Spital. Hugh Jackman will seine liebe Rachel Weisz retten, wo irgendetwas erkrankt ist und er versucht als Arzt im Jahr 2000 eben sie mit medizinischen Mitteln versuchen sie zu heilen. Im Jahr 1500 versucht er einen gewissen Baum zu finden, wo die Unsterblichkeit gibt, und im Jahr 2500 ist er in einer Seifenblatterin unterwegs und fliegt dann damit, ja, ebenfalls zu einem Baum. Das ist die Story. Aber über drei Zeitebenen wird es erzählt. Venedig, wo er aufgeführt worden ist er ausgebaut worden. Darren Aronofsky, der dann ein paar Jahre später den Wrestler gewonnen hat, an gleicher Stätte, hat am Anfang echt viel Grösseres vorgehabt. Ein Budget von 80 Millionen vorgehabt mit dem Cast von Brad Pitt und Kate Blanchett. Der Fountain, das ist jetzt einfach so ein bisschen eine Kitschkiste mit esoterischem Inhalt, wo einfach, ja, ich habe letztes Mal schon gesagt, aber es ist halt wieder mal so ein Film. Optisch genial, super Bilder, wo leider ein bisschen, ja, Special Effects sind halt wirklich für 35 Millionen gewesen und nicht für 80 Millionen. Und mein DVD-Transfer ist ganz schlecht. Ich weiß nicht, was du für eine gehabt hast. Ich habe auch einen schlecht. Ich hatte den Schweizer von Plaza Vista. Ja, genau, ja. Ist schlecht, ja. Ja, ist schade. Aber sonst, bildermäßig ist es wirklich beeindruckend, da, wo er im Weltall rumfliegt. Und auch die Inka-Kämpfe da, wo sie alles nachgebaut haben, die Pyramide dort, ist schön gemacht, schöne Ausstattung, aber eigentlich ist es ein Kitschfilm. Ich habe das Gefühl, du hast noch mehr dahinter, als man beim ersten Mal sieht. Ich habe ihm auch drei Sterne gegeben. Ich habe das Gefühl, da muss man nochmal schauen, nochmal eine Chance geben. Also ich würde ihn trotzdem empfehlen, irgendwie, auch wenn ich ihm nur drei Sterne gebe. Ja, also der Fountain, drei Sterne von dir und von mir. Ja. Muss man sich anscheinend zweimal anschauen. Kann man machen, hä? I think maybe Barton thinks it too. Wir kommen zu den News! Wir kommen zu den News, hä? James Cameron. James Cameron. Ja. Avatar 2 ist ja in den Startlöchern, hat man auch schon gehört, eigentlich. Mhm, ja, sie haben schon viele neue Viecher gepostet und soll jetzt auf der... Ich freue mich auf die Extended Edition, du. Freust dich? Jo. 17 Minuten länger und... Jo. Auf jeden Fall, nicht Avatar 2 ist das Thema, sondern es geht das Gerücht um, dass er soll eine neue Cleopatra verfilmen. Genau, und zwar Cleopatra, das ist die letzte grosse Filmung, ist ein bisschen weiter zurück. Da hat Elizabeth Taylor, genau, in den 60er Jahren ist das gewesen. Wahnsinnig aufwendiges Zug, ist ein Flop gewesen schlussendlich. Jetzt wird Cameron es mit der Cleopatra probieren, und zwar als Cleopatra seit mehr. Ich glaube, es ist umgekehrt. Ist umgekehrt. Ich glaube, Angelina Jolie, das hat man schon ein paar Mal gehört, sie wollen Cleopatra spielen. Okay. Glaub, ja, als Mami von Alexander hat sie schon so ausgesehen wie Cleopatra. Ja. Das wäre interessant. Aber du findest es nur interessant wegen einem Cameron, oder? Genau, der mit einem historischen Epos. Das wäre doch mal... Ich meine, Ridley Scott, seine kennen wir, haben es langsam wie die ausgesehen. Ja. Das wäre doch interessant. Das wäre das erste Mal. Ich habe das Gefühl, der Cameron ist irgendwie so der Macher von der einfachen Story, die auf dem Bierdeckel drauf Platz haben und dann fliegen einfach viele Sachen in die Luft. Und ich glaube, Cleopatra würde sich, glaube ich, ein bisschen verlupfen, habe ich das Gefühl. Drehbuch, haben wir noch einen, oder? Ja, der Helgeland, genau. Das ist wiederum recht cool. Er ist bekannt für die coolen Filme, oder? Ich meine, Payback hat er geschrieben und inszeniert. Genau. Das hat er sonst noch gemacht. Ich glaube, A Knight's Tale hat er geschrieben. L.A. Confidential. Mystic River. Ja, das ist die Freak hat er gemacht. Kann man sagen. Green Zone Now. Ja, Taking of Pelham 1, 2, 3. Sehr ist auf und ab. Ja, ist ein bisschen auf und ab. Man on Fire. Ja, macht ein bisschen alles. Ja. Postman. Aber weißt du, irgendwie jetzt 1997 L.A. Confidential und The Postman, ich meine. Nein, aber ich habe das Gefühl, der könnte sich ein bisschen modernisieren, das Ganze. Und ich glaube auch, das ist ein Gerücht, oder? Ausser es kommen Aliens und entführen Cleopatra. Aber sonst ist es doch ein bisschen nicht so Camerons Stil, oder? Nein, aber meiner Meinung nach würde sich daran verlupfen. Batman 3 wird definitiv passieren. 2012. Ui, ich habe so Angst. Der Tom Hardy. Bronson, Rock'n'Roller. Das ist der mit dem grossen Gewehr, hä? Genau, aus Inception, ja. The Mysteries. Genau. Der ist gecastet in Batman 3. Genau, natürlich sind jetzt alle spekulieren, Bösewicht, oder? Weil das heisst, der Hardy hat für eine Hauptrolle unterschrieben. Yeah. Und wir wissen, die jetzt Dark Knight nicht gesehen haben, bitte schnell weglassen. Wir haben den Morgan Freeman, der immer noch lebt, den Michael Caine, der immer noch lebt, den Gordon, gespielt von Gary Oldman, lebt da immer noch, dann natürlich der Batman, lebt selbstverständlich noch. Und das sind schon mal vier Hauptdarsteller. Und die Frage ist, wer hat jetzt da noch Platz? Der Staatsanwalt ist weg vom Harvey Dent, der Joker wird nicht neu besetzt. Ja, wer bleibt denn da noch? Natürlich sind die meisten spekulieren. Mr. Freeze. Genau, für den Bösewicht. Wird der Hardy ein Bösewicht? Jetzt sind wir letztens in den Gericht umgegangen, dass der Batman gegen ein Krokodil muss kämpfen. Ja? Nein. Nicht? Das, der Riddler wäre immer noch mein Favorit. Ja. Das ist ein Mensch. Penguin. Nein, Penguin ist jetzt abgefahren. Ich glaube immer, es wird der Riddler. Ja. Bin ich immer davon überzeugt. Eben, die Frage, ja, was ist der Hardy? Ich weiß nicht, ob der Riddler geht. Mein Favorit ist immer noch der Gordon Levitt. In dieser Hinsicht. Ich sehe ihn irgendwie als Riddler. Ja, mal sehe ich. Aber es ist unwahrscheinlich, dass der Nolan... Ich schließe mich hier den Leuten mit dem Neil Patrick Harris an. Aha. Schon? Ja. Tom Hardy, eben. Hauptrolle. Was er wird spielen. Stillschweigen vereinbart. Wir werden sehen. Was hingegen sicher ist, sind einige Besetzungen beim Spider-Man Reboot. Wir haben sie schon gehabt von der Emma Stone. Genau, letztes Mal schon. Und der Garfield ist auch klar. Und jetzt ist noch der Herr mit dem tollen Namen Rhys Ivans oder der Brit aus Notting Hill mit der Unterhose. Genau, der Bartli. Jetzt aber der Rhys und der Rhys, oder wir haben alle Namen schon durch, soll der Bösewicht, also wird, was gesagt wird, ist bestätigt, wird der Bösewicht spielen im neuen Spider-Man, und zwar soll er den Lizard spielen. Der Dr. Connor ist das gesehen, da sein Professor. Es passt mir einfach irgendwie alles nicht so an dem Spider-Man-Reboot. Trotz Mark Webb. Garfield scheint mir jetzt doch ein bisschen zu alt, wenn sie jetzt zurückgehen so mit der Emma Stone. Also nicht zu alt, aber zu erwachsen, zu reif. Wenn sie zurückgehen mit Emma Stone und so. Und jetzt noch so eine, die vielleicht eher ein bisschen komödiantisch und Theaterschauspieler-mässig ist, noch als böse. Ich weiss. Ich weiss vor allem, was er abzielt, der Mark Webb. Wollt er eher auf realistisch machen, dann wenn es wirklich der Lizard ist, dann habe ich dann ein bisschen Mühe. Einfach wirklich die Frage ist, was zielt es ab? Sollen sie abzielen auf einen durchgeknallten Spider-Man-Film? Oder wie es mit so einer ernsten Geschichte wie der Dark Knight und Watchmen, oder? Aber das ist die Frage, die sich stellt. Und da müsste man den Web selber fragen oder Drehbuchautoren, die da dran sind. In welche Richtung soll es dann schlussendlich gehen? Der Lizard ist ein eindeutiges Anzeichen für mich, dass es eher ein bisschen abgefahren wird. Noch ein bisschen mehr abgefahrener als beim Sam Raimi. Aber es wäre natürlich auch wieder ein Risiko für Sony, die den Film produziert. Weil die haben ja das nicht gern gehabt, oder? Die haben irgendwie gesagt, gut, Raimi abschiessen, oder? Wir müssen jetzt wieder zurückgehen. Das Bayern müssen wir auf den Boden holen, oder? Jetzt muss ich dich fragen, es ist ein bisschen peinlich, ich habe ihn nicht gesehen. Was? Top Gun. Top Gun? Bist du dabei gewesen? Ich habe ihn gesehen, ja. Gibt es ein Sequel vielleicht? Yeah. Top Gun hat einen Kultstatus, ist der Lieblingsfilm Quentin Tarantino übrigens. Yeah. 1986, nice. Tony Scott, Take My Breath Away, yeah. Highway to Danger. So. Meg Ryan, Tom Cruise. Kelly McGillis. Ja, Jerry Bruckheimer natürlich. Genau, und Don Simpson hat dort noch gelebt. Ja. Und es ist auch der Jerry Bruckheimer und wieder der Tony Scott, der anscheinend ein Sequel machen. Genau, und das ist jetzt einfach dämlich. Das ist nicht auf den heutigen Konflikt im Jahr, müssen wir dann auf. Ja, aber schau, in den 80er Jahren hast du dürfen. In den 80er Jahren hat er den Schwarzenegger und John Rambo hat noch den Vietnamkrieg gewonnen. Heutzutage, wo alles ein bisschen mehr angespannt ist. Da braucht man Matt Damon, der das ein bisschen mit Intelligenz löst. Richtig, ja. Und der ist jetzt einfach, Top Gun ist so ein bisschen ein Dinosaurier, weil jetzt, Top Gun hat seinen coolen Status und Teil 2 will mehr kaputt machen als irgendetwas, den Ruf vom Teil 1 fischen. Und die Frage ist natürlich, kann er Stealth übertreffen? Ich weiss, Stealth hast du gerne, ich nicht. Yeah. Stealth ist ein Zeich. So gut. Ein Film, wo man sich gar nicht drauf kaufen darf, ist, glaube ich, am Brad Ratner, sein neues Projekt. He? Ja. Ocean's 11 für African Americans ist gefallen und wir haben Eddie Murphy und Ben Stiller endlich vereint. So schön, hä? Drei Namen, die für Qualität garantieren in den letzten Jahren. Ganz klar. Yeah. Und Rush Hour 3 hat ja Oscars gewonnen und auch X-Men The Last Stand. Das ist natürlich... Natürlich ein anderes Niveau, oder? Ich meine, da kann der Hurt Locker und all die Oscar-Gewinner reinpacken. Tower Heist. Ja? Hm? Gut. Toll, auch ganz ohne Ironie tun wir das auch da jetzt zum Top-Film vom nächsten Jahr her. Ja. Wir schauen den Trailer zu Drive Angry mit dem Nicolas Cage. Not the beast! Ah! Natürlich in 3D. Tell him I'm coming. You're too late. Hell's gonna walk the earth. Hell already is walking the earth. He broke out of hell things right. He was a good father. And got mixed up with the wrong crowd. Now, he's got one last shot at redemption. Ja. Super. Der Film fängt irgendwie so aus, Exploitation-Trailer, eigentlich so Rache-Story und so. Genau. Was mir nicht so passt, ist der ganze übernatürliche Faktor. Da habe ich ein bisschen Angst. Ja, weißt du, ist was wirklich einfach als Nicolas Cage ist super wieder in diesem Trailer. Also, wieder mal eine tolle Frisur. Tolle Dialoge. Ja, One-Liner. Und tolle Autostunts haben wir da. Aber dann gepaart mit dem CGI-Effekt. Und dem Teufel. Zeug, das ist ein bisschen... Macht mir ein bisschen Angst. Wir eben auch. Da kommt auch an den schönen Ghost Rider. Wer da wieder wach? Ja. Ich habe gefragt, William Fichtner, weil so im Trailer hat man ein bisschen gesehen, dass er einfach dem Cage hinterherjagt. Und das Hinterherjagen hat er eigentlich recht im Griff. Ich meine, Prison Break hast du wahrscheinlich jetzt nicht gesehen. Nein. Aber in der Staffel 2 und 3 hat er den bösen Ausbrecherischen hinterhergejagt und hat eigentlich sehr gut gefallen.